deutsches Volk, die Entscheidung ist gefallen. Unsere deutschen Brüder und Schwestern haben in den Städten und Dörfern des Saargebiets mit dem Stimmzettel unsere deutsche Heimat verteidigt. Sie sind Pioniere deutscher Treue und deutschen Volkstums gewesen. Männer und Frauen aller Stände und Berufe haben vor der ganzen Welt bekannt, dieses Land ist deutsch und deutsch soll es ewig bleiben. Wir antworten Ihnen, so wie ihr uns die Treue gehalten habt, so werden wir zu euch in Treue und brüderlicher Verbundenheit stehen. Ein 15-jähriger Kampf um deutsches Land hat damit seinen glorreichen und sieghaften Abschluss gefunden. Das Reich öffnet weit seine Tore, um das Saarvolk zurück zum Mutterland zu holen. Bewegt erheben wir unsere Herzen zu Gott, der unserem Kampf um deutsches Land so sichtbar seinen Segen gegeben hat. Aus Not und Bedrückung ist Vaterlandsliebe und Opferbereitschaft, Volksgemeinschaft und nationale Solidarität geboren worden. Den Deutschen aller Zeiten eine große Erinnerung und feierliche Mahnung. Aus Anlass des überwältigenden Saarsieges hat der Reich und preußische Minister des Innern Folgendes angeordnet. Am Dienstag, den 15. Januar, flaggen die Gebäude des Reichs, der Länder, der Gemeinden und der Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie die öffentlichen Schulen. Diese Anordnung gebe ich hiermit amtlich mit dem Hinzufügen bekannt, dass eine schriftliche Benachrichtigung der Behörden nicht erfolgt. Ich gebe ferner davon Kenntnis, dass die Leitung der evangelischen Kirche sowie die zuständigen Stellen der katholischen Kirche im Deutschen Reich veranlasst haben, dass am Dienstag, den 15. Januar, von 12 bis 1 Uhr mittags die Glocken sämtlicher Kirchen läuten. Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda fordert das ganze deutsche Volk auf, sich der Beflaggung weit und breit in Stadt und Land sofort anzuschließen. In einer halben Stunde muss ganz Deutschland in ein Flaggenmeer verwandelt sein. Diese Beflaggung ist Ausdruck unserer Freude über den großen nationalen Sieg und unseres Dankes an die bewährte vaterländische Treue unserer Brüder und Schwestern an der Saar. Der Reichs- und preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung hat folgenden Erlass herausgegeben. Nachdem die Volksgenossen an der Saar sich eindeutig zum nationalsozialistischen Deutschland bekannt und damit ihren Willen kundgetan haben, ordne ich an, in allen Schulen und Hochschulen des Reiches wird sofort eine kurze, würdige Schulfeier veranstaltet, die unserer Freude und unserer Verbundenheit mit der Saar Ausdruck gibt. Der weitere Unterricht und die Vorlesungen fallen am heutigen Tage aus. Der Reichspropagandaleiter der NSDAP gibt für alle Gauer folgende Anordnung bekannt. Der Aufforderung zur Beflaggung wird binnen einer halben Stunde in Stadt und Land in überwältigender Form Folge geleistet. Die Bevölkerung versammelt sich heute Dienstag, den 15. Januar 1935, etwa in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr zu großen Kundgebungen spontanen Charakters aus Anlass des Saarsieges. Diese Kundgebungen können in Demonstrationsmärschen, Fackelzügen, Vorbeimärschen und Ansprachen bestehen. Sie beginnen oder enden zweckmäßigerweise auf dem größten Platz der Stadt. Der zuständige Hoheitsträger spricht dort zu den versammelten Massen. An den Gausitzen geschieht das durch den zuständigen Gauleiter. In diesen Reden wird der Freude und Dankbarkeit des ganzen deutschen Volkes für die bewährte nationale Treue des Saarvolkes Ausdruck gegeben.